ein abruptes Ende von Vor, dem zweiten Track von der CD Contour, erschienen bei Mikroton Recordings, mit Keith Rowe, Gitarre Electronics, Alfredo Costa Montero, Akkordeon Objects, Ilya Belorukov, Altsaxophon Objects, iPod Mini, Subwoofer, Mini Speaker und Kurt Liedwart Objects und Electronics. Die beiden haben das auch gemischt und gemastert und das herausgebracht auf dem Mikroton-Label. Und der Anlass für unsere Begegnung und auch für das heutige Feature in Klingding war ja das Konzert, wie vorher schon genannt, in der stark bewölkt Reihe, das Konzert mit den beiden Musikern, Ilya Belorukov, Kurt Liedwart. Und davon gibt es einen Mitschnitt. Freundlicherweise hat mir den Gunnar Letto zur Verfügung gestellt. Und davon können wir jetzt die 22 Minuten hören, bei dem die beiden ein Duo gespielt haben. Da gibt es auch eine ruhige Stelle in der mittleren Phase, nach zwei Drittel ungefähr. Ich bin mal gespannt, wie der Studiocomputer sich da verhält. Jetzt hören wir da rein.